Diese Frau ist mir zu sympathisch, jene nicht sympathisch genug. Diese Liebe ist zu organisch, jene nicht organisch genug. Diese Frau ist mir zu sympathisch, jene nicht sympathisch genug. Diese Liebe ist zu organisch, jene nicht organisch genug. I've seen sex and I think it's okay. Das ist alles nur das Internet schuld. I've seen sex and I think it's okay. Dieser Sex ist mir zu mechanisch, jener nicht mechanisch genug. Dieser James Bond ist mir zu sexistisch, jener nicht sexistisch genug. Dieser Sex ist mir zu mechanisch, jener nicht mechanisch genug. Dieser James Bond ist mir zu sexistisch, jener nicht sexistisch genug. I've seen sex and I think it's okay. Das ist alles nur das Internet schuld. I've seen sex and I think it's okay. Diese zu jene nicht genug. Diese zu jene nicht genug. Diese zu jene nicht genug. Diese zu jene nicht genug. Diese Frau ist mir zu sympathisch, jene nicht sympathisch genug. Diese Liebe ist zu organisch, jene nicht organisch genug. Dieser Sex ist mir zu sexistisch, jener nicht sexistisch genug.